Labor für Entrepreneurship, zu Gast Brigitta Gabrin, Stichwort Multikulti, Radio Multikulti. Also ich habe verstanden, Sie waren 10 Jahre lang Redakteurin, kann man so sagen, Redakteurin? Ich war 10 Jahre lang Redakteurin, aber vor allem Moderatorin bei Multikulti, mit I, genau. Moderatorin bei Multikulti, 10 Jahre, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich weiß, kenne selber ein paar Leute, die da dabei waren, es war eine engagierte Mannschaft. Ja. So, und dann kam der Sender und sagte, wir stellen das ein. Genau, weil aus Spargründen eben. Aus Spargründen. Wie geht es einem so im Moment? Man glaubt es nicht. Also ich kam zurück aus einem Urlaub und habe es nicht geglaubt. Ich habe es einfach nicht geglaubt, weil ich wusste, dass wir schwache Hörerzahlen haben. Aber wir wussten auch alle, dass unsere Hörerzahlen unter anderem so schwach waren, weil man eben gerade anfing, EU-Ausländer mitzuzählen bei der Medienanalyse und sonst eben niemanden. Und an der Stelle hatten wir uns nicht wirklich Sorgen gemacht, denn Radio Multikulti war ein Vorzeigeprojekt von Berlin. Es war der erste multikulturelle Sender Deutschlands und ja, also ich habe es erstmal nicht geglaubt. Sie haben es nicht geglaubt und dann wurde es aber doch so, dass man es glauben musste. Genau. Und Sie und die anderen, dann geht man erstmal in so ein Loch. Einige gingen ins Loch und andere, also ich habe das getan, was ich immer schon oder sehr lange schon vorher getan habe, ich ging auf die Straße. Also ich habe mich dann eigentlich dem Hörerprotest angeschlossen, es gab einen großen Hörerprotest. Unsere Hörer haben sich zusammengetan, haben einen Verein gegründet, haben 31.000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Und den habe ich mich angeschlossen, also war ich die ganze Zeit in Action. Aber das war nicht bei allen Kollegen so. Also einige haben dann ganz schnell resigniert, andere haben sich ganz schnell in eine andere Richtung, privat, also geguckt, dass sie ihre Haut retten. Aber das Gros hat, glaube ich, gehofft. Dass der Sender sich noch umstimmen lässt. Genau. Und dann wurde irgendwie deutlich, der stimmt nicht um. Es ist aus. Es wurde irgendwann mal absehbar und ich hatte also auch gerade den Hörern gegenüber, also dieser wirklich großen Menge von Protestierenden, die sich einmal die Woche trafen und wo ich so eine Art Anleiterin geworden bin, ich hatte diese dumme Rolle eigentlich, um ihnen zu sagen, Kinders, ich glaube, es wird nichts. Und dann, ja, also das war sehr unangenehm, das war auch innerhalb des Radios sehr komisch, also zu sagen, lass uns jetzt mal realistisch sein, lass uns mal überlegen, ob es einen Plan B geben könnte. Und irgendwann mal lachte man dann immer, weil man wusste jetzt nicht mehr, ist der Plan B Plan Brigitta, B für Brigitta oder einfach der Plan B. Ja. Also Sie waren ja alle Angestellte, kann man so sagen, zwar engagiert, aber eigentlich Angestellte. So, jetzt fällt der Job weg. Wann ist denn so das erste Mal so ein Fünkchen entstanden, verdammt nochmal, wir könnten doch auch selber weitermachen. Wie kam denn das? Also der kam wirklich bei recht wenigen Kollegen. Ich weiß auch nicht warum. Bei Ihnen? Ja. Wie war es denn bei Ihnen? Der kam, weil ich hatte 3 Jahre, also der kam relativ früh. Also der kam eigentlich in dem Moment, bevor ich begriffen hatte, es geht nicht weiter. Ich habe irgendwann mal begriffen, es geht nicht weiter. Also die Abgeordneten aller Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen. Aber irgendwann mal merkt man auch, es ist nur halbherzig, was da passiert. Und dann weiß man, okay, es wird nicht weitergehen. Und ich hatte 3 Jahre davor, war meine Heimatstadt Rumänien, in Rumänien europäische Kulturhauptstadt. Und da hatte ich eigentlich vor, ein eigenes Radio zu gründen, das erste deutsch-rumänische digitale Radio. Und hatte einen EU-Antrag gestellt, der leider nicht bewilligt wurde, aber ich hatte diese Hürde, die man natürlich hat, weil man denkt sich nicht, ach, ich mache ein Radio, das macht man nicht so einfach. Aber da hatte ich diese Hürde überwunden, weil ich dachte, naja, ein Radio. Da war schon das erste Mal, man könnte ja auch selber initiativ werden genau, und so ein Ding stemmen, zwar mit den Subventionen, die da nicht kamen, aber es war schon mal, und jetzt war die Situation neu, und wie war denn das genau? Und jetzt war die Situation neu und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt, ob es da Unterstützung geben würde. Und dann gab es von einigen dieser Menschen, die sich, wie ich schon sagte, dieser Hörer, die sich in einem Verein gegründet hatten, da wurde signalisiert, es gibt Unterstützung. Von anderen wurde signalisiert, nein, lass uns lieber weiter hoffen. Und von der Politik, von der Medienpolitik wurde signalisiert, wir sind nicht einverstanden mit dieser Schließung, traut euch das zu machen. Oh yeah. Das passierte aber nicht öffentlich, das waren also irgendwie ganz, sehr also Diskussionen wirklich relativ privat, also auf so einer Ebene von privat und auf jeden Fall sehr, auf sehr vertraulichen Basis. Und das gab mir dann den Mut, ein Häufchen Kollegen zu finden, die auch gesagt haben, ja klar, wir machen weiter. Und am Anfang war dieses Häufchen Kollegen größer, weil es war toll, ja, Brigitte hat eine Idee und es geht weiter und so. Und dann merkte man aber sehr schnell, dass das auch nicht gewollt war. Also wir haben relativ früh angefangen, uns, man kann sagen, heimlich zu treffen. Denn es war, also die Haltung auch in dieser großen Anstalt war wirklich die, kein Protest. Und das war für mich auch sehr, sehr, sehr schwer, weil ich meine, wir hatten, wie Sie schon sagten, ich weiß nicht, wie Sie es benannt hatten, Radio Multikulti war schon ein sehr lebendiger Sender. Also das war wirklich ein Sender, wo wir haben ja immer protestiert auch. Also wenn die Gewerkschaft so etwas aufgerufen hat oder so, haben wir immer darüber berichtet. Und ich hatte auch immer das Gefühl, es ist nicht irgendein Sender, sondern es ist ein Sender, wo man noch an Werte glaubt und wo man noch was mit verändern kann und so. Und deshalb hat es mich natürlich sehr verwundert, dass wir nicht protestieren sollten, aber tatsächlich war das nicht erwünscht. Also es war natürlich nicht erwünscht, so ein Protest. Und ich muss auch sagen, der ging dummerweise von den Hörern ein bisschen sehr in Richtung Intendanz. Also wir haben privat die Intendantin angegriffen und ich hatte nicht die Möglichkeit, sie davon abzuhalten. Hat mir auch nicht gefallen, weil macht man eigentlich nicht. Und also hat er mich auch ein bisschen zerrissen, weil es war ja der Sender, wo ich 10 Jahre lang glücklich war. Also da war der Protest und dann war das erste kleine Flämmchen, das könnten wir ja auch selber machen. Und dann auch da große Begeisterung und das flaute aber schnell ab. Und wie ging es denn dann weiter? Es flaute bei vielen ab, die merkten, das wäre etwas, was wir wirklich, wirklich aus eigener Kraft stemmen müssten. Und dann gab es aber einen Teil, die haben gesagt, wir glauben daran. Und dieser Teil, das waren dann so 25 Leute und dann haben wir erstmal überhaupt gefragt, ja was denn, wir haben ja keine Frequenz, also uns wurde Geld, und zwar wirklich nicht wenig Geld, also 500.000 im Jahr versprochen, so eigentlich sogar über die Zeitung, also insofern kann man darüber reden, aber es gab keine Frequenz, also eine Frequenz, die wäre dann noch sehr, sehr viel teurer gewesen und es war keine frei. Ah ja, aber es waren Leute da, die bereit waren, immerhin und durch einen ordentlichen Batzen Geld dazu geben, damit das wieder auf eigenen Beinen neu anfängt. Das wurde signalisiert von Medienpolitikern in Berlin und Brandenburg. Das wurde signalisiert, wie ich schon sagte, auf sehr vertraulicher Basis. Und auf dieser Basis, ja, also ich habe daran geglaubt. Und dann standen wir aber, also diese kleine Truppe von 25 Leuten, die wir da waren, wir standen plötzlich vor dieser schrecklichen Gewissheit, okay, aber im besten Fall könnten wir ein Internetsender werden. Und ist das so furchtbar? Das war schrecklich für uns. Also jetzt heute Internet sage ich das. War Abstieg, oder? Es war schlimm. Es war also für terrestrische Radiomacher, das war wirklich der Abstieg schlechthin. Es war so, was, nur ein Internetsender? Und dann mussten wir uns das auch überhaupt erlernen. Also wir haben dann gemerkt, das ist ja was ganz anderes. Das können wir da noch nicht einmal richtig. Und haben das uns dann von anderen zeigen lassen und haben damit dann unsere Abende und Sonntage verbracht und haben dann, also am 31. Dezember 2007 wurde der Sender geschlossen und wir sind um 10 Uhr abends und wir sind 5 Minuten später auf Stream gegangen, hatten am 30. Dezember eine Pressekonferenz gemacht. Ja genau, da kam etwas ganz, ganz Tolles. Also es war, also für mich war das ein bisschen frustrierend, wir waren zu wenige, mir war das klar, wir waren zu wenige. Die Politik, als sie merkte, dass wir wirklich ernst machen, merkte ich auch so, man sah, die machen jetzt dann doch ein kleines Rückzieherchen. Also sie haben jetzt gesagt, es gibt die 500.000 nicht mehr, aber das war auch nicht so, dass sie gesagt haben, ja, morgen bekommen wir sie, ist ja auf eurem Konto. Und ich wurde ein bisschen unruhig und dann kam was ganz, ganz Tolles, der ein Toningenieur, und zwar der Radio Multikulti seinerzeit das tollste RBB-Studio gebaut hat, ein Vorzeigestudio, der stieß zu uns und hat gesagt, Kinders, ich habe auf der Spree ein Tonstudio und ihr seid eingeladen, wir können das Radio dort machen. Und dann hatten wir plötzlich ein Zuhause, das war einfach großartig. Das war dann der 30. Dezember und ich habe selten, ich war wirklich auf vielen Pressekonferenzen, aber ich habe selten so eine gut besuchte Pressekonferenz gesehen. Weil das hat auch so gepasst, ein Schiff auf der Spree und so ein Radio und wir sind auch im letzten Augenblick damit rausgekommen. Jetzt hatten Sie ein Tonstudio, aber keine Frequenz. Genau. Und dieser Abstieg ins Internet, genau. Radio. Genau. Das klingt noch so ein bisschen so Reste von so Angestellten-Mentalität. sag ich mal. Okay. Ist so richtig Gründermentalität nicht. Also ich der war nicht Gründer da. fangen so in Garagen an, heißt es jedenfalls und so. Und aber wie ging es weiter? Also jetzt war das Tonstudio da, es war eine gute Stimmung da, 25 Leute. Denke ich im ersten Moment auch, weil 25 Leute finanzieren aus dem Stand mit dem kleinen neuen Unternehmen. Das sind ja furchtbar viele. Sie sagen, es sind wenige. Ich würde denken, es sind Sind furchtbar viele, viele, ja. Na ja. gut. Also vielleicht war es auch noch nicht so Gründung und auf eigenen Beinen selber finanzieren. Aber wie ging es weiter? Genau, Das ans Tonstudio Finanzieren war habe da, ich die nicht Frequenz gedacht. nicht da, Das ja. Tonstudio war da, die Frequenz war nicht da. Wir starteten als Internetradio. Und dann kam die erste ganz große Enttäuschung. Die war, dass wir feststellten, dass die Leitung zu schwach ist. Und eine Leitung durch die Spree hätte 5.000 Euro gekostet, die wir momentan natürlich nicht hatten. Und die Vattenfall oder wir auch, nein, hier die Telekom wollte es uns nicht sponsern. Das war das so, das erste, die erste kleine Ohrfeige. Also erstmal die ganze Presse schreibt über alles, aber dann scheiterte es an 5.000 Euro. Hatten wir aber Glück und sind im Haus der Kultur und der Welt, da gibt es auch ein Internetradio, da sind wir erstmal bei denen gelandet. Da gab es dann aber ganz schnell Ärger zwischen den Kollegen. Und ab dem Augenblick, das war dann so Februar, haben wir dann unsere Technik, die so eine zusammengewürfelte Technik war, auf den Rücken genommen im Prinzip und fingen an zu kursieren. Also wir waren dann irgendwann mal, landeten wir dann in einer Galerie von dem Vater einer Freundin, die das gemacht hat, die dann auch mit bei uns war und dort durften wir länger sein, aber das war auch, also das war abenteuerlich. Wir hatten unser Sendestudio war ein kleines Zelt, so ein kleines Beduinenzelt mitten in einem Raum und die Redaktion musste immer leise sein und nicht sprechen, wenn die anderen Sendung gefahren haben. Also unglaublich miese Arbeitsbedingungen. Das war aber noch die Zeit, das war dann so 3-4 Monate später, da glaubten wir noch an diese halbe Million. Also da entwickelte ich mir auch zu jemand, also es war für mich sehr unangenehm, denn ich glaubte auch noch dran, aber es war sehr, sehr schwierig zu transportieren, dass es auch vielleicht anders sein könnte. Und ja, ich habe diesen, heute sage ich, Fehler gemacht, dieses 1:1 basisdemokratisch immer alles gesagt, würde ich nie wieder so machen. Also wir haben wirklich als absolut basisdemokratisches Team angefangen, was ich vergaß zu sagen, was eigentlich auch fast so schlimm war wie die Sache mit der Telekom. Innerhalb der ersten 2 Wochen wurden wir 200 Mitglieder. Und das hat uns natürlich, also es war einfach schrecklich. Es war, was sollten wir mal so viel machen? 200 ist null, oder? 200 ist null. 200 ist dann eigentlich null. Also 200 ist einfach ganz schrecklich. Ich habe zum ersten Mal begriffen, wie das ist, wenn man so aus Erdbebengebieten oder so aus Katastrophengebieten hört. Das war uns zu viel, wir können die Hilfsgüter irgendwie nicht verwalten, so ging es uns. Wir konnten die Hilfsgüter, also nicht nur Menschen, sondern auch PCs und alles Mögliche, wurde uns zugeschickt. Also es gab wirklich, ja, wir hatten gute Presse und ein großes Feedback. Und ich glaube, das hat uns auch alle getragen. Also ich glaube, auf den Schwingen dieser Hoffnung und dieses, ja, dieses, also es war wirklich ein positives Feedback auch so von Menschen, dass haben wir angefangen, uns auszubeuten. Und im Hintergrund war immer noch so diese 500.000, die aber da. Das klingt so, wir ahnen schon, so warten auf Godot, die kamen nicht. So war das. Und dann hieß es immer, macht erstmal ein Magazin, ein Live-Magazin. Und dann haben wir ein Mittags-Live-Magazin gemacht, was irrsinnig anstrengend ist. Also es macht kein normales freies Radio, ein tagesaktuelles politisches Live-Magazin, würde ich auch nie wieder machen. Ging auch nicht wirklich gut. Die Kollegen haben irgendwie ausgehalten, eben ja, wartend auf diese halbe Million. Wir haben so ausgehalten, so ein halbes Jahr lang. Und dann war abzusehen, dass es wurde qualitativ auch immer schlechter. Ich vermute, dann wurde auch der Kreis der 20 noch mal ein bisschen kleiner. Aus den 20 plus diese 200 blieben dann 80. Und 80 ist eigentlich die Zahl, die bis heute konstant ist. Aber natürlich mit einem großen Va-et-Vient, also das ist ein... Also aus den 220, 20 und 200 wurden 80. Genau, genau. Und ein bisschen Verzweiflung dabei? 200 waren ja schon wenig. Mit diesen 80, ob ja, das zu viel ja, war? Ja, es ist ja. bis heute zu viel. Also es ist einfach zu viel, es ist zu viel natürlich. Zu viel, also nicht zu finanzieren. Nein, es ist aber auch zu viel, um es zu organisieren. Basisdemokratisch zu finanzieren. Also, ich hatte, ja genau, also diese 200, die waren einfach natürlich mit zwei, man braucht keine 200 Leute für ein Radio, das ist sowieso so, aber nicht nur basisdemokratisch, es geht auch einfach darum, es ist ein Radio und jeder, der zu uns kommt und ehrenamtlich arbeiten möchte, der möchte vor allem eins, er möchte ans Mikrofon oder er möchte Radio machen und kein Mensch will Büro machen, niemand will Projektassistenz machen, also die wenigsten, also nicht ehrenamtlich. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Organisationsstrukturen fehlen. Und das ist wieder ein Problem, weil Leute, die wirklich gut sind und die irgendwohin kommen und ehrenamtlich arbeiten wollen und gutes Radio machen wollen, die brauchen auf jeden Fall einfach eine Basis. Also sie brauchen jemanden, Backoffice, das unterstützt. Das hatten Sie nicht. Das ist ja auch eine interessante Erfahrung. Ja. In dem Sinne waren Sie alle Gründer, aber keiner wollte die Zuarbeit machen. Wie ging das weiter? Es ging so weiter, dass wir dieses tagesaktuelle Geschehen, ich habe dann irgendwann mal so einen Strich gezogen und habe auch gesagt, ich glaube, wir verabschieden uns auf dieses Warten von Godot und gucken jetzt, wie wir sonst weiterkommen. Und dann war es ein sehr, sehr mühevoller Prozess, sich in etwas hineinzuentwickeln, was wir immer so public-private gesagt haben. Also uns war klar, wir wollen kein normales, privates Radio werden. A, gibt es davon viel zu viele, B, kann man es unseren Hörern und uns Machern nicht zumuten, dass wir nur von Werbung leben, das wollten wir nicht. Und dann haben wir diese ganz schwierige, ja, diese Grätsche angefangen, irgendwie ein bisschen privat zu sein, also ein bisschen Werbung zulassen. Das ist bis heute mit sehr langen Diskussionen verbunden, denn wir wollen auch nicht jede Werbung nehmen. Und dann fingen wir diesen kleinen Weg der Förderanträge stellen an. So ging es weiter und haben ziemlich genau ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir dann wieder ein tagesaktuelles, aber diesmal Morgenmagazin machen. Ja, also aber dann war praktisch das Kind geboren, neugeboren, dann gab es das Multikulti wieder, zwar auf schwacher Flamme und im Internet nur, aber es gab's. Und dann kam das Finanzierungsproblem stärker, die Leute wollen ja daraus leben oder wollen... Ein Teil brauchte Geld daraus und der andere Teil war mehr so freizeitlich. Also so mischt sich das Team genau. Es gibt wenige, ganz wenige, zu denen ich auch gehöre, die es als etwas begreifen, was der Aufbau eines eigenen Arbeitsplatzes ist. Ja. Und es gibt welche, die es als Hobby machen, also Uniprofs von München bis also durch die ganze Republik, die uns einfach zuarbeiten, das sind unsere Datenbankler und so weiter. Das ist Hobby, pures Hobby. Ja. Und dann gibt es welche, für die wir eine Zwischenstation sind. Die bringen das ehrenamtliche Engagement rein, bis sie einen Job bekommen. Und es stellt sich raus, dass jeder, der bei uns anfängt, so eine gute Ausstrahlung hat, dass sie sofort einen Job haben. Also das heißt für mich nicht so toll. Ich arbeite immer ganz viele Leute ein. Und dann haben sie aber einen Job, was sehr schön ist für sie, aber natürlich sehr anstrengend für uns. Ja, das finde ich interessant. Sie sagen selber auch, ich will mir einen eigenen Arbeitsplatz schaffen. Sie sagen nicht, ich habe was gegründet. Wie ist denn das? Ist es eine Unternehmensgründung oder ist es doch ersatzweise wieder einen Arbeitsplatz schaffen? Wenn auch nicht mehr so schön der Arbeitsplatz und gut bezahlt und sicher wie vorher. Also das mit dieser Unternehmensgründung, hatte ich wirklich nicht so, also ich sah mich nie, also auch als ich dann Geschäftsführerin wurde, bin ich immer so ein bisschen zusammengezuckt oder so. Ich erinnere mich noch, als ich in dieser Vorbereitungsphase, da stieß irgendjemand zu uns und fing da an, den Chef zu machen, worauf dann meine Kollegen gesagt haben, hallo, stopp, Brigitta ist die Chefin. Und ich habe gesagt, nein, eigentlich bin ich nicht die Chefin. Und haben gesagt, doch, dann wählen wir dich jetzt. Und dann wurde ich gewählt. Und sogar, also ich hatte das Gefühl nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich bin jetzt die Gründerin. Und es dauert eine Weile, aber es ist immer wieder so, dass ich so denke, also klar, ich habe diese ganze Verantwortung, also ich trage sie schon auf den Schultern, eindeutig schon seit damals, aber ja, Sie haben es ja selber gesagt, es ist so ein Arbeitsplatz schaffen. Ja. Was hindert Sie oder was ist da unsichtbar, was sagt, nee, ich bin nicht eine Gründerin, in mir geht es um meinen Arbeitsplatz und hoffentlich den der anderen auch. Aber warum nicht gründen? Weil der Impuls ein anderer war. Der Impuls war eine Sache zu retten, an die ich geglaubt habe. Also eine Sache, an die wir alle geglaubt haben. Also es ist schon so eine Mischung aus Enthusiasmus und es war eigentlich einem Protest eine positive Wendung geben. Also aus einem Protest etwas herausgründen. Und es war so, wir sind da reingestolpert und... Gut, ja. Lass mal so stehen, ja. Ist völlig plausibel. Mal so gesagt, klar, es gab vorher dieses so eher angenehmere Leben im Sender und dann ist man auf sich selber gestellt und Buchhaft und so weiter. Gibt es nicht auch im Vergleich Stellen, Erfahrungen, wo Sie sagen, das ist besser als in diesem doch großen, notwendigerweise bürokratischen Sender zu sein? Hat es nicht auch so Elemente von Freiheit bei aller Buchhaftigkeit? Total. Total. Also sehr früh begann das schon und ich habe dann oder wir haben dann einfach auch geguckt, wohin kann das gehen. Und die wenige Zeit, die wirklich blieb, um sich mal drüber zu stellen und sich mal anzugucken, auch mit Hilfe von Experten oder so, das hat gereicht, um zu sagen, wir wollen ein Alleinstellungsmerkmal, wir haben uns ein gläsernes Studio aufgebaut in einer Markthalle, knüpfen damit an eine alte Tradition der Markthallen an. Und weil mir ganz klar war, man muss etwas besonders machen. Also dieser Radiomarkt ist ja so, er muss besonders sein und es muss auch anders sein. Und also was ich wirklich entwickelt habe in diesen 2,5 Jahren, ist immer nach Synergien gucken, immer aus der Not eine Tugend machen. Und das war, eines davon war der Ansatz, ein partizipatives Radio zu sein. Also das heißt, dass wir uns den Content bringen lassen, die Inhalte und ihn einfach qualitätssichern und dann weitergeben. Das Partizipative ist stärker geworden. Und das Partizipative ist leichter und stärker geworden. Und man hat nicht mehr diesen, also im Nachhinein komme ich mir schon in dieser Anstalt, in der ich war, merke ich, was für ein großer Elefant er war, der sich fast nicht bewegen konnte. Und wie schnell das geht, also wie einfach das geht, also wie man mich einfach mal einfach anruft und dann gibt es eine neue Sendung. Also ein Telefonat und wenn das alles stimmt und dann schicke ich nochmal ein Audiobeispiel an einen Kollegen, der dafür zuständig ist. Und dann sagen wir, okay, du kannst aber übernächste Woche anfangen. Sowas gab es überhaupt nicht. Und das ist natürlich toll. Ja. Und wie ist es jetzt? Jetzt sehen Sie, wie viele Leute, die daraus sich auch finanzieren? richtig finanzieren. Also wir haben zwei Jobs mittlerweile, zwei Stellen geschaffen, auch mit Hilfe von Arbeitsamt, Zuschüssen. Und diese zwei Stellen, ja, also ob diese Menschen davon leben können, ist die andere Frage. Denn sie investieren wieder einen Teil in das Radio, man braucht ja für laufende Kosten und sowas. Also richtig leben kann davon noch niemand, aber wir haben ein Studio gebaut und sind eigentlich fast ohne Schulden. Also wir haben für gute 50.000 ein gläsernes Studio gebaut und haben schlappe 10.000 Euro Schulden oder so. Also braucht man nicht wirklich darüber reden, weil wir die auch, es kann ewig dauern, bis wir die zurückzahlen. Und das fühlt sich jetzt schon so an, als hätte man etwas geschaffen, weil man hat wenigstens einen sehr guten Arbeitsplatz und dadurch kann man auch, bekommt man bessere Kollegen, Ja. weil die natürlich gerne an so einem Arbeitsplatz arbeiten und ihn dann auch für andere Sender nutzen. Und ja, dann so. Wie sieht es in 5 Jahren hoffentlich aus? Kommt man gar nicht dazu nachzudenken, oder? Nicht wirklich. Also idealerweise sieht es schon so aus, dass es noch 3 bis 4 Dependancen gibt. Also dass es in anderen Großstädten von Deutschland, Ja. dass es noch kleine Live-Redaktionen gibt. Also so, dass wenn dann in Berlin das Morgenmagazin läuft, kann man per Internet in München das Münchner Morgenmagazin hören und den Rest, das Mantelprogramm, die anderen 22 Stunden übernehmen diese anderen Sender von uns, diese kleinen Redaktionen, die wir da gründen wollen, die sich alleine gründen sollen, also wo ich wirklich denke, dass es da auch mehr Geld gibt als in Berlin. Das ist das eine. In 5 Jahren weiß ich nicht, ob wir noch eine Frequenz brauchen, aber wir haben ja seit einem Jahr haben wir zumindest eine Teilfrequenz. Also mittlerweile, wir haben dann, die Medienanstalt hat uns eine Frequenz geschenkt, quasi, also eine Teilfrequenz. Das sollte in 5 Jahren sein und in 5 Jahren sollten vielleicht 5, 6 Leute davon leben können und 30 Leute einen tollen Arbeitsplatz haben. Ja, Ihre Situation ist ja nicht so ganz untypisch, dass man irgendwo eingespart wird und hat eigentlich gute Arbeit gemacht oder es hat einem gefallen. Man hatte subjektiv zumindest das Gefühl, es ist gute Arbeit und wie macht man weiter? Und Sie haben erzählt, wie Sie es gemacht haben. Was wäre so Ihr Rat an Menschen, die in so einer ähnlichen Situation sind? Worauf kommt es in dem Moment an? Rechtzeitig zu sehen, dass es dass das Alte vorbei ist und die Chancen im Neuen zu sehen. Also Das Alte abzustreichen das und Alte nicht. abzustreichen, sich davon zu verabschieden, das gehen lassen und sagen, es ist eine neue Ära gekommen. Und ja, das dann auch wirklich gehen lassen. Und einfach zu sehen, dass man, wenn man was Neues anfängt, wirklich eine viel bessere Chance hat, dass diesen Schmerz, dass das Alte gestorben ist, zu überwinden. Also ich Sonst bleibt so eine Narbe, nicht? sie Da ist bleibt man da drinnen. entlassen Ich habe worden eine, quasi oder so wird es wahrgenommen zum Teil. Ja. Also es lohnt, kann man Eigentlich sagen. ja, Ja, ja bei würde ich allem sagen. Leid, der Bei da allem Leid, hinterkommt. es lohnt, ja, würde ich sagen. Vielleicht noch ein Wort zur Chefin. Sie sagen selber, ist Ihnen nicht so angenehm gewesen. Aber so dieses nur Basisdemokratische haben sich eigentlich die meisten verabschiedet, die mal diese Erfahrung gemacht haben. Aus gutem Grund, sehr auch viel Kopfnicken. Ja, das ist ja so ein Thema. Gerade Frauen, habe ich immer wieder erlebt, tun sich da schwer, weil sie dann doch ein Stück weit einen Teil der Sympathie einbüßen. Als Chef kann man nicht beliebt sein. Ich sage immer, auch der liebe Gott wäre kein beliebter Chef. Chef ist ein Stück weit unangenehm. Und zumindest von den Mitarbeitern, die Zuwendung, die man eigentlich erhofft, kriegt man nicht. Und die man vielleicht vorher hatte, fällt weg. Muss man ja so sagen. Und was lernt man daraus? Oder wie geht man damit um? Es ist schwierig. Es ist tatsächlich was ganz Schwieriges. Wir hatten unlängst eine Sommerparty und ich hörte so, aber das war jetzt nicht extra hinter meinem Rücken gesprochen oder so, irgendjemand sagte, ja, und die Frauen, diese tollen Frauen bei uns, und dann meinte er eine, aber Brigitta ist keine Frau, nicht so bitte. Also es war das erste Mal, dass jemand sagte, dass ich keine Frau bin. Da meinte er das aber total positiv. Also ich habe dann gesagt, was bitte? Das und dann gesagt, hey komm, du hast Hosen an, ey, das ist total cool, wie du geworden bist auch. Also der hat mir das auch verklickert, dass ich so geworden bin. Dachte ich auch, na gut, aber männlich wollte ich jetzt auch nicht wirklich werden oder so. Aber es ist eine Frage der Verantwortung auch. Also das finde ich sehr. Also das finde ich. Man wird reingezwungen in die Rolle. Ja. Einer muss es machen. Genau. Und das ist halt etwas, wo ich manchmal auch noch ein bisschen mit hadere, dass ich mich frage, ob ich es, oder das muss man auch, glaube ich, lernen. Also ich glaube immer, dass dieses Jackett irgendwie zu Hause ausziehen und dann zu sagen, blups, und jetzt habe ich alles und jetzt bin ich wieder irgendjemand. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, also gerade auch wenn man schon Mutter ist oder so, dass man dann wirklich dazu neigt, es immer auf den eigenen Schultern zu tragen, alles, also auch überall hin, diese Sorgen oder diese 50 Leute, die jetzt dann doch wenigstens ein BVG-Ticket wollen oder irgendetwas oder einfach bessere Arbeitsbedingungen oder irgendwie, sie wollen immer irgendetwas. Ja. Wunderbar, ich bin Ihnen ganz dankbar. Ich glaube, das war ein sehr offenes Interview und wir haben ein bisschen was gelernt und vor allem gespürt, was da passiert, wenn man in so eine Rolle geht und versucht, da wieder rauszukommen. Ganz großen Dank. Danke auch.